niemals werdet ihr verstehen, dass wir unsere Heimat lieben. Aber eure BRD nicht folgen und eure Scheiß-Erziehungsgesellschaft. Niemals werdet ihr verstehen, dass wir unseren Kult erhalten. Denn das ist, was uns am Leben hält, nicht so zu sein wie ihr. Wir leisten Widerstand, denn es liegt in unserer Hand. Vereint werden wir uns wehren, niemand kann uns bekehren. Wir leisten Widerstand, denn es liegt in unserer Hand. Vereint werden wir uns wehren, niemand kann uns bekehren. Niemals werden wir verstehen, dass die Andersdenkende bestraft. Dass Freunde von uns im Gefängnis sind, weil sie eure Verbote missachten. Niemals werden wir verstehen, was für euch das Wichtigste ist. Alles dreht sich nur um Macht und Geld, und das nennt ihr auch noch